Unter dem Druck der Ermittlungen hat die AfD im nun vorgelegten Rechenschaftsbericht eine neue Version präsentiert, die die Zahlung von 130.000 Euro erklären sollen. Hinter den Zuwendungen einer Schweizer Pharmafirma sollen 14 Spender aus Deutschland, Spanien und Belgien stehen. Darüber hatten NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und der Schweizer Tagesanzeiger berichtet. Der AfD-Rechenschaftsbericht spricht aber lediglich von mehreren Personen aus Deutschland oder der EU, die keine Parteimitglieder seien. Bislang war man von einem Großspender aus der Schweiz ausgegangen. Die Partei hat die Namen der Bundestagsverwaltung übermittelt, hält sie aber vor der Öffentlichkeit geheim. Weidel, an deren Kreisverband die Spenden als Wahlkampfhilfe gerichtet waren, hatte immer gesagt, sie wisse nicht, wer dahinter steht. Nein, kenne ich nicht. Und das ganze Ding ist ja so. Worin unterscheidet sich die AfD von anderen Parteien? Dass wir die Spenden freiwillig zurückzahlen. Und zwar vor dem ganzen Medienskandal. Also was soll das? So Weidel in einem Bericht des Schweizer Rundfunks über eine AfD-Veranstaltung in Ravensburg aus dem Dezember. 14 Spender aus Deutschland und dem europäischen Ausland, die Geld über eine Schweizer Pharmafirma an die AfD überwiesen haben? Für die Düsseldorfer Parteienrechtlerin Sophie Schönberger wirkt das neue Erklärungsmuster der AfD nicht plausibel. Denn wenn es wirklich so war, dass man 14 Spender hatte, die Deutsche oder Unionsbürger waren, die legal hätten spenden dürfen, die unter der Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro geblieben sind, gibt es einfach überhaupt gar keinen irgendwie ersichtlichen Grund, warum man das Geld über die Schweiz hätte leiten sollen. Die AfD hatte im November bestätigt, dass im Jahr 2017 rund 130.000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma in mehreren Tranchen an einen AfD-Kreisverband am Bodensee überwiesen wurden. Das Geld wurde den Angaben zufolge im Frühjahr 2018 zurückgezahlt. Spenden aber von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien sind illegal. Das Grundproblem, so Juristin Schönberger, bleibe. Also an der rechtlichen Beurteilung der Parteispenden und an der Rechtswidrigkeit der Parteispenden ändert das meiner Meinung nach nichts. Und auch Transparency International hat Zweifel. Der Rechenschaftsbericht der AfD sei löchrig wie ein Schweizer Käse. Ulrich Müller. Ich glaube, dass am Ende in vielen Fällen die AfD mit ihrer Auslegung nicht recht bekommen wird, aber sie natürlich erstmal Zeit gewinnt. Der Druck auf die AfD steigt, politisch wie juristisch. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt bislang gegen Weidel und drei Mitglieder ihres Kreisverbandes wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Ein Rechtshilfeersuchen dieser Sache an die Schweiz ist jedoch noch nicht beantwortet. Die Ermittlungen könnten, so sagt die Staatsanwaltschaft heute gegenüber dpa, noch ausgeweitet werden. Die Fragen, woher die AfD ihre Mittel bezieht, bleiben auch nach dem Rechenschaftsbericht bestehen. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Hasselmann, warf Weidel vor, kein Interesse an der Aufklärung der dubiosen Spenden zu zeigen.